Kapitel 6, Übung A17. Frau Berg kauft eine neue Bluse. Hören Sie den Dialog und lesen Sie ihn mit verteilten Rollen. Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern die Bluse dort im Schaufenster. Diese? Ja, genau diese. Welche Größe ist das? Das ist Größe 40. Wir haben die Bluse aber auch in anderen Größen und anderen Farben. Auch in Gelb? Nein, in Gelb leider nicht, aber in Rot, Grün und Schwarz. Kann ich die schwarze Bluse einmal anprobieren? Ja, gerne. Was meinen Sie? Steht mir diese Bluse? Sie steht Ihnen ausgezeichnet. Was kostet die Bluse? 59 Euro. Gut, ich nehme sie. Ich zahle mit Kreditkarte. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank.